FM4 Frequency. House Party. FM4 La Boom Deluxe. Bist du deppert? Ich bin außer Atem. Hallo, hallo. Willkommen zurück. Wer jetzt gerade erst zugeschaltet hat und sich denkt, was ist denn hier los? Hier ist Euphoria bei der FM4 Frequency Official Pre-Party fürs Frequency Festival hier im FM4 Studio mit La Boom Deluxe und ganz vielen tollen, motivierten Leuten. Danke, dass ihr mit mir getanzt habt. Ich merke schon, ich bin urderisch. Ich muss kurz dann gleich eine Pause machen. Aber bevor ich eine Pause mache, wollte ich noch kurz sagen, warum wir denn hier sind. Wir sind hier, um uns fürs Frequency einzustimmen. Und ich freue mich schon so sehr, weil ich kann es kaum glauben, dass ich es ausspreche, aber ich hoste am Frequency einfach meine eigene Bühne. Ich darf aussuchen, wer spielt. Natürlich spielen nur meine Freunde. Und ein ganz special Guest aus England, einer meiner Lieblingsartists, Arcadian, mit dem ich auch den Mix eröffnet habe. Falls euch der Mix gefallen hat oder ihr dachtet, was ist denn hier los, ihr könnt alles nachhören auf FM4 Dance. Danke, Heinz. Bei Tracklist findet sie auch online, also falls euch ein Track besonders gut gefallen hat, könnt ihr den suchen. Aber es wird Zeit für meinen nächsten Gast des Abends, und zwar einer meiner engsten Freunde, den ich seit 20 Jahren kenne, und ich fühle mich alt, wenn ich das sage. Let's go. Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Okay, ich sag jetzt Gabe. Bleiben wir mal formal. Wie geht's dir denn? Hi, wir können gerne beim Fabi bleiben. Mir geht's sehr gut. Fabi. Damit alle wissen, dass Gabe ist der Fabi, die Inaya ist die Clara und der Manta ist der Dani. Also falls ich die DJ-Namen nicht sage, ist es einfach ein Reflex, weil es meine Freunde sind. Aber natürlich, so findet ihr sie dann online. Dazu dann später mehr und auch alles online auf der Webseite von FM4. Aber heute geht's eben mehr drum, das Frequency Festival steht an. Du spielst dein erstes Mal auf Frequency. Wie geht's dir damit? Bist du aufgeregt? Oh, ich kann es immer noch nicht glauben. Jedes Mal, wenn ich die Flyer sehe auf Instagram und überall und mein Name da steht, ist das unglaublich. Schon aufregend, das gell? Das ist sehr arg. Und es ist jetzt keine kleine Bühne. Ich muss das nur, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Second Stage am Frequency Festival, ich glaube, die fest so 5.000 bis 7.000 Leute. Also schon eine fette, fette Bühne. Und 2023 habe ich mein erstes Mal dort am Frequency gespielt. Deshalb ist es eine absolute Ehre, die diesmal hosten zu dürfen und auch meine Freunde dabei einzuladen. Was ist denn deine schönste Erinnerung ans Frequency, weil es jetzt die ganze Zeit ums Frequency geht? Kannst du mir da irgendwas sagen? Da gibt es viele. Ich war nämlich schon oft dort. Das heißt, ich kann mich jetzt per se ziemlich schwierig. Wie viele Male warst du dort? Mehr als ich? Das glaube ich nicht. Ich glaube viermal. Okay, ja. Viermal oder okay, fünfmal. Scheiße, er hat gewonnen. Immerhin, was war das Schönste, was du dort erlebt hast? Da muss es doch ein memorable Moment geben. Es kann auch ein Bum-Zur-Moment gewesen sein. Es wird dich hier niemand judgen. Aber ja, es war schon eine ziemlich flüssige Geschichte. Ja. Ich glaube, das war das erste Mal sogar, dass ich dort war. Da sind wir Bungee gesprungen von diesem Kran runter. Du hast das wirklich gemacht. Das war das Ärgste Respekt. Überhaupt. Respekt. Und wie zur warst du? 1 bis 10? 7. Danach war es ein bisschen. Und du hast alles drinnen behalten. Ja, ich habe alles. Respekt, Applaus bitte. Applaus. Unglaublich. Ich bin gespannt, ob ich jetzt alles drin behalten werde, wenn du dich gleich hinter die Decks haust. Aber ich weiß, ich werde es tun, weil Fabi ist mit Abstand einer meiner Lieblings-DJs. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Wir haben uns im Hort in Himberg in Niederösterreich kennengelernt, wo wir aufgewachsen sind, irgendwie gefühlt 10 Jahre Kontakt verloren und uns dann bei einer Drum-and-Bass-Party kennengelernt und eine WG gegründet. Kurzer Abschnitt zu mir, woher wir uns kennen, aber es wird Zeit für noch mehr Musik. Jetzt hört ihr Scape, ich wollte schon Fabi sagen, Scape in the Mix für 50 bis 55 Minuten, ganz up to you. Enjoy. Und natürlich Tracklist am Ende immer online zu finden, also ihr müsst es nicht irgendwie versuchen, da Shazam nebenbei offen zu haben. Achtung an alle Autofahrer, bitte auf die Straße schauen, egal wie arg der Drop ist, bitte nicht ablenken lassen, wir wollen hier keine Unfälle. Also ja, let's go. Ich freue mich.